Was sind die Engel? Die Engel sind vernunftbegabte und rein geistige Geschöpfe. Auch mit demselben Sinn, reiner Geist wie Gott, weil die Engel eine Zusammensetzung aus Sein und Dasein sind geschaffen. Also kann sie nicht mit Gott verwechseln in irgendeiner Weise. Aber in Bezug auf uns, verglichen mit uns, sind sie doch von einer höheren, vollkommeneren Natur. Vernunftbegabte und rein geistige Geschöpfe.